Dankeschön an alle Fans, Dankeschön an alle Gamer. Klar, wir kennen uns nicht, doch jedes Album macht es familiärer. Ihr seid ein Teil von mir, ich bin ein Teil von euch. Mann, wie oft haben wir uns beide doch auf diese Songs gefreut. Startschuss 2006, wie hat es sich doch gewandelt? Spiel des Lebens, Katharsis, alles war einfach anders. Viele von euch sind seit Beginn an dabei. Hey, wir sind miteinander aufgewachsen, jeder Song eine andere Zeit. Danke an die Leute, die mich reparieren, wenn nichts mehr geht. Alle Freunde, bei denen Vertrauen an erster Stelle steht. Nach 18 Jahren das erste Mal den kleinen Bruder sehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage. Papa, dankeschön. Ich hab so viele schon berührt, doch noch nie angefasst. Ich reiße jeden mit, doch sag den Liebsten leise gute Nacht.